Sie rufen: »Steh auf, komm endlich raus, wir sterben vor Langeweile.« Doch ich habe keine Eile. Träge treib ich in der Dünung des Lakenlichts und peile durch Wimpernlamellen den Sonnenstand. Ein Sommermorgen im Bett, eidottergelb und flüssig. Es ist eine heile Welt. Und was mir fehlt, erfinde ich dazu. Nichts dort draußen, nicht der grüne Duft des Rasenmäher kurzgeschnittenen Grases, auf dem man Ball spielt, nicht die steile, sonnenwarme Abfahrt aus Asphalt und die aufgeschürften Knie über den umgeschnallten Rollschuhen, nicht das Quietschen der Schaukelseile und das Kreischen der Horde, die sich schon gefunden hat, nicht mal das Gefühl, wenn die gefangenen Heupferdchen sich in der klebrigen Faust regen, ist so schön wie das hier. Dass ich noch ein wenig länger verweile, während ein Teil von mir durch alle Bilder schwimmt und die Bilder, bunte Fische, wie aus schwarzem Wachs gekratzt, schwimmen durch mich hindurch. Die entscheidende Meile vor der Küste des Tages genieße ich mich ganz. Noch war die geile kleine Insel unentdeckt. Ich war es ganz, das Reich, das ich nicht teile oder verlasse. Für irgendeinen Ruf. Schickt mir keine Pfeile, in Kuchen nicht und in Pasteten, nein, ich bin mir selbst die schönste letzte Zeile.